Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus Vier. 3 Stunden Musik, und wenn ich mich hier mal so umschaue, was ich hier zurechtgelegt habe, dann sehe ich unter anderem die 9 Alben der Afghan Whigs. In ihrem Fall ist es das erste seit 16 Jahren. Und dazu dieses wunderbare Debütalbum des Briten Sohn, der schon seit geraumer Zeit in Wien lebt. Beginnen möchte ich mit Musik aus einer Compilation, die das Berliner Label Get Physical Music am Ende dieses Monats herausbringen wird. Diese Compilation-Reihe gewissermaßen hat Geschichte. Body Language geht ins 14. Volumen, also Volume 14. Und mich interessiert hier und heute, wo die Veröffentlichung noch ein bisschen in der Distanz ist, vor allen Dingen der Opener dieser Compilation, die im Übrigen vom zumindest ehemaligen oder aktuellen, das weiß ich im Moment nicht so genau, Kölner Duo And Him zusammengestellt worden ist. Den Opener macht ein Mann namens Gold Panda mit einem Titel, den ich bisher nicht kannte, If You Knew. Und damit möchte ich die Sendung auch beginnen. Solltet ihr gerade mit dem Auto unterwegs sein, bitte drosselt die Drehzahl. Der Track fängt wirklich extrem leise an, aber ihr wisst, das bleibt nicht so. wunderbar. 1Live4, wir haben hier gerade Musik gehört von einem jungen 23-jährigen Briten namens Alex Parrish, der sich als Künstler Adolescent nennt und jetzt seine Golden Halls betitelte EP veröffentlicht mit wunderschönen, hochgeschichteten, sentimentalen Tracks, so wie wir das hier gerade gehört haben im Titel KTV. Davor habe ich einen Track gespielt, der bereits in der letzten Woche hier lief. Ich bin ja nun nicht jemand, der unbedingt hier so das Prinzip der Heavy Rotation beherzigt. In diesem Fall habe ich das aber in vollster Absicht getan. Der Titel stammt von dem Amerikaner Chris Garneau, heißt Our Man. Und wann immer ich in der nächsten Zukunft von diesem Chris Garneau reden werde, werde ich möglicherweise völlig unabhängig vom gerade gehörten Titel sowieso in die Redewendung, Formulierung Our Man verfallen, denn ich finde diesen Mann großartig. Winter Games ist parallel zur Single erschienen. Our Man habe ich eben im La Boom Fatal Remix gespielt und aus diesem Album Winter Games möchte ich im Verlauf der heutigen Sendung noch einen Titel spielen. Der gerade oder eben gehörte Remix könnte vielleicht den Verdacht oder die Vermutung erwecken, dass Chris Garneau sich in der derzeit ja ausgesprochen populären R&B, abstrakt R&B-Schiene bewegt. Das ist weniger bei ihm der Fall. Er ist ein Songwriter, ein Chansonnier, könnte man direkt sagen, der seine Befindlichkeiten in melancholische, großartig gestreckte Songs gießt, bei denen gleichwohl Elektronik natürlich eine große Rolle spielt. Er hat dieses Album Winter Games, das nehme ich schon mal vorweg, wir werden es ja dann gleich hören, in einem großartigen Studio in Hamburg aufgenommen bei Clouds Hill. Die Crew, die da arbeitet, als familiäre Großkommune, betreibt auch das gleichnamige Label Clouds Hill. Ich durfte die mal besuchen, da Rundgang, mir die zahlreichen Räumlichkeiten, die ganzen analogen Mischpulte anschauen. Das ist wirklich fantastisch, die ganze Atmosphäre da. Man kann da übrigens auch sehr gut essen, wenn man als Gast da ist, wird großartig bekocht. Viel Licht, also ich habe nur die besten Erinnerungen an Clouds Hill. Aber wir werden Chris Garneau ja ein weiteres Mal hören. Aus Texas kommt der Produzent VVV. Das sind drei Vs in einer Linie. Separate Planes. Ich habe diesen Mann schon des Öfteren gespielt. Immer mal so im Kontext von Burial oder auch George Fitzgerald. Und das könnte man, wenn man denn wollte, auch anlässlich seiner neuen EP tun. Die heißt Separate Planes. Umfasst 6 wirklich ausgesprochen schöne Tracks. Ich habe auch hier mal einen gewählt, nämlich Exaltation, der auch so ein bisschen sakral daherkommt. Ich hoffe, das macht nichts. Ich will euch mit solchen Sounds natürlich nicht die gute Laune verderben, aber ich denke, sie haben eine Anmut, sie können ans Herz gehen, wenn sie denn gut gemacht sind. Und bei VVV ist das definitiv auch der Fall. Wir freuen uns über DJ Q, der jetzt kommen wird. Welcome. Ladies and Gentlemen, wir sind hier bei 1 Live 4. Ein relativ, wie ich lese zumindest, neuer Produzent, Dale Howard heißt er. Rhymes 365 ist der Titel seiner EP, aus der ich hier den Titeltrack spiele. Schöne Hausnummer. Davor haben wir DJ Q gehört, Musik aus seinem Album Ineffable. Heißt das, DJ Q kommt aus England und das ist ein richtig gutes Album, sehr leicht, sehr easy, fasst es alle, ich sag mal, gängigen UK Dancefloor Styles wirklich gut zusammen, Hausmusik dominiert, aber immer auch wieder Abstecher in Richtung Garage oder sogar, wie das eben auch teilweise zu hören war, Dubstep, leicht reggaefizierte Haustracks, ist richtig gut. DJ Q möchte mich bemühen, vielleicht einen weiteren Titel daraus heute Nacht noch zu spielen. Mache weiter mit Red King aus New York, So It Goes, ihr Album. Aim up like a massive pie joint. Let the pound on my ground, make a dog a crowd. Sweet care with a free crab, I'll send his crown. Another pound on my grind, make it dark, I'm down, I'm down, now it's all looking now. With a bustle on a bow. Sweet care with a free crab, I'll send his crown. Strip days, then canines, DK mines, now wake my. Always gave me the chance, but I stay blind, I let me lie to love. So try for me to set, promptly this, no, it's dust or Lennox. Surely you're my next. Suck with your stoops and your honey come for chest. Happiness hounds, top of the heights, but don't have the rest. Rest feeling trodden talons, as they tear to your flesh. And trodden all the neck to meet your knit, blow a dress. Sent city, breathe, need mess, get in your feet. Sent city, breathe, need mess, get in your feet. In the pound, I'm grinding, I'm down, I'm down. The hustle I can handle, with the hustle on a pound. Sweet care with a free crib, hustle is count. They might shoot you. I've been trill like Virgil. I've been real like deceased. OGs, Pugsley, been rapping since 16. Life's and we're flirting. I just want forever. You can have a pack. I'm black like a Cadillac. I'm back like I left my keys. So you gon' let me in now. Music up, I don't talk much, cause they go behind your back like nunchucks. Don't keep it out, but I'm in. Guess it's just my time in. That's watch, watch that boulevard, that Casio, I'm a burglar. Here to take your ears now. 4x4, open door, be ready to go now. European, Tokyo Doom, first time how it goes down. Shining up, in the curb, press the gas, now I'm riding tough. Yeah. Drop a line to a dime so I can pick her up. Get up. Like my slim waistline bubbled up. Yeah. Hit the four door to the wash, shining up. In the curb, press the gas, now I'm riding tough. Get drop up. A line to a dime so I can pick her up. Get like my slim waistline bubbled up. Hit the four door to the wash, shining up. In the curb, press the gas, now I'm riding tough. Get drop up. A line to a dime so I can pick her up. Get like my slim waistline bubbled up. Get up. You ever be in the car and somebody just say, just make it real. The rise and the fall can happen the same day. One hand does, the other can take away. The world spins round, people are fine doing. How lucky I must be to have found you. High inspire, the empire. Call them out, out, umpire. Quiet, quiet, put the Molotov in ride. Pledge of allegiance to the behemoth. You couldn't have seen it when it begins even. Inch by inch, step by step, we invade. Covert operations, so we can't say it again. Yo, it's Russian attack, metal gears, then get out of here. And that's the point of the plan. You're walking out with your fear in hand. Hit them live from the other side. For the world, man. For the world, man. Take the four door to the wash, shining up. In the curb, press the gas, now I'm riding tough. Yeah. Drop a line to a dime so I can pick her up. Yeah. Like my slim waistline bubbled up. Yeah. Take the four door to the wash, shining up. In the curb, press the gas, now I'm riding tough. Yeah. Drop a line to a dime so I can pick her up. Yeah. Like my slim waistline bubbled up. Yeah. Take the four door to the wash, shining up. In the curb, press the gas, now I'm riding tough. Yeah. Drop a line to a dime so I can pick her up. Yeah. Like my slim waistline bubbled up. Yeah. She tells me, every

Wir sind hier bei 134. Ich kann mich noch, und das ist jetzt keine Übertreibung, nichts Geschöntes. Ich kann mich noch erinnern an das allererste jemals veröffentlichte Vinyl dieses Mannes, der bürgerlich Dominic Martin heißt. Es erschien irgendwann in den 90er Jahren. War ein wunderbarer, minimaler im Grunde Liquid Drum and Bass Track. Er rollte wunderschön. Er hatte so leicht dubbige Spitzen und auch so wunderschöne Vokalsnippets in der Nummer und bereitete letztlich den Weg für eine großartige Karriere, die bis heute anhält. Im Falle von Dominic Martin, besser bekannt natürlich als Calibar, und die ihn jetzt auch auf das Terrain House Techno führt mit einem Titel, den ich persönlich überragend finde in der Art, wie das Ganze hier getaktet ist. Trimming ist der Titeltrack seiner aktuellen 12er, die, das möchte ich unbedingt dazu erwähnen, auf dem noch vergleichsweise jungen Label The Nothing Special erscheint, jetzt auf dem im letzten Jahr auch eine großartige Techno House 12er von Trevino erschienen ist, was ich deshalb erwähne, weil auch jener Trevino als Marcus Intellex ja eine ganze Reihe von wirklich wesentlichen Akzenten in Sachen Drum and Bass gesetzt hat, und beide, den gerade gehörten Calibar wie auch Marcus Intellex, möchte ich im Verlauf der heutigen Sendung noch gewissermaßen Schulter an Schulter oder aber Rücken an Rücken gemeinsam spielen. Einige werden sich schon denken, was da kommen wird. Ich habe davor gespielt den Chicago-Produzenten Pax Atoms, dessen Album Bama P bereits im Dezember des letzten Jahres erschien. Ich finde den Mann großartig, habe ihn, muss ich selbstkritisch gestehen, bis heute viel zu wenig gespielt. Sein Album Bama P glänzt mit Hip-Hop und vereinzelten House oder sogar, wie wir gehört haben, House-Garage-Tracks und ist, was die Stimmen betrifft, großartig besetzt mit Leuten wie Cerebral Vortex, wie Race Bannon oder Soul Parler. Die beiden haben wir eben gehört bei dem Titel von Pax Atoms, den ich gespielt habe. Und davor hatten wir das Debütalbum der New Yorker Crew Red King, So It Goes heißt es. Ich finde es grandios, weil es den Lärm bringt, weil es interessante Beats hat und weil die Stimmen auf diesem Album das tun, was ich seit jeher geschätzt habe, wenn es um Rapmusik im weitesten Sinne geht, weniger das Sprechen als auch das Rufen. Was ich sehr mag, diese Dringlichkeit. In Deutschland, finde ich, kann das niemand besser als Kool Savas. Hier ist es mir aufgefallen, ich habe es spontan auch bei den Beastie Boys, wenn sie denn mal in eher Rap orientierte Musik gegangen sind, im Ohr. Ich mag sowas ungemein. Rufen, weil es einfach wichtig ist. Red King, So It Goes, ist ein großartiges Album. Meine deutsche Lieblingsband auf dem Weg dorthin, meine Güte, ich stolpere hier von einer Superlative in die nächste. Es könnte daran liegen, dass ich gestern mal bei Tageslicht das Haus verlassen habe. Das kam jetzt ewig lange nicht vor, stellte ganz überrascht fest, meine Güte, die Bäume sind ja richtig so grün geworden. Wir waren auf dem Weg zu Jan Delay in Köln, war ein sehr schönes Konzert, fing früh an. Entsprechend früh musste ich aus dem Haus. Normalerweise, ich wurde noch gefragt nach dem Konzert, welcher Lieblingsort von Ibiza, welchen Lieblingsort ich hätte. Ich sagte, ich bin so mehr ein Waldmensch, also normal eher so dunkel, Wald und so. Aber das hat mich gestern doch insgesamt sehr beflügelt. Ich finde, es sieht ganz gut aus draußen, wenn wir natürlich auch zu wenig Wasser haben. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich überhaupt ansetzen wollte. Superlativ. Diese Gruppe sah ich im Dezember, als es nass, dunkel und kalt war, im belgischen Gent. Sie kommt aus Berlin. Ich habe mich auf Anhieb in sie verliebt und spätestens seit Still Parade, seit dieser Berliner Band, steht für mich persönlich fest, Soft ist das neue Hard. Es gibt einen neuen Song von dieser großartigen Band, der heißt Feels, den möchte ich hier spielen. Hier sind Still Parade. Gleich die Infos hier bei 1 Live 4, dann geht's weiter. Ein paar Takte noch von Mo Colors. Bis gleich. Got myself a little dog, his color was brown. Sailed him round the ocean, the world around. And when I take my little dog in places, he stays with me all time, he knows it pays it. Yes, yes, yes. Ich möchte weitermachen mit einem jungen Produzenten aus Boston, Massachusetts. Sein Name ist Robokid und auch er gehört zu dieser ganzen Latte von Produzenten, die im Gefolge von Leuten wie Hudson Mohawk oder auch Flying Lotus vor allen Dingen eins betreiben. Sie verdichten enorm auf einer, sagen wir mal, Strecke von 2-3 Minuten gibt es extremst viele Einflüsse aus Juke, aus Dubstep, Hip-Hop, aus Drum and Bass, wie das hier jetzt auch der Fall sein wird, beziehungsweise uralten oder uralt klingenden Jungle Breaks. Die Rede ist von Robokid, ich hab's gesagt, Your Touch ist der Titel aus seiner gleichnamigen EP, Robokid. 1-3-4, Ladies and Gentlemen, eins der, ich übertreibe nicht, besten mir bekannten Alben in der Historie des Drum and Bass ist jetzt 7 Jahre alt, stammt von Marcus Intellex, Calibar und ST Files, die damals als Mystical gewissermaßen das dreiköpfige Drum and Bass Superhirn waren. Auf diesem Album die 11th Hour mit 15 wirklich großartigen Tracks und fantastischen Stimmen, unter anderem von Robert Owens oder auch Diane Schallmann. Das mal als Rückgriff heute hier. Mystical, Musik aus The 11th Hour. Davor haben wir das ungarische Trio Magical Gravity gehört, einem Track aus der Supersonic EP soeben erschienen. But them bad too. Them self-reliant, and we wicked, but them wicked and them lie too. Sometimes them sneaky, but them careful. Cause when you hear when them attack, them swear to God, said them is careful. Them say we bad, but them bad too. Them self-reliant, and we wicked, but them wicked and them lie too. Sometimes them sneaky, but them careful. Cause when you hear when them attack, them swear to God, said them is careful. Girls can't stress me, girls can't make me stress out over them. If there's one thing God bless me with, that's to treat girls like shit with ease and walk over them. It'll take me a couple of minutes, I'm gonna get over her. I never lose sleep over them. It's Friday, living the high life. Girls, my cousins lined up, many of them, plenty of them. I'm arrogant, I'll be there at 7, turn up 20 to 10. Homies wanna give advice, she can do so much better. She can do this, she can do that. Back slap, slap for sticking your noses in. Their boyfriends cheating on them. But them careful. Cause when you hear when them attack, them swear to God, say them is careful. Them say we bad, but them bad too. Them say we lie, and we wicked, but them wicked and them lie too. Sometimes them sneaky, but them careful. Cause when you hear when them attack, them swear to God, say them is careful. Them lie. 1Live4. Ich mache an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Break. Nachdem wir hier die vierköpfige Wiener Formation Double Standard gehört haben, die seit etlichen Jahren im Geschäft gewissermaßen ist und wirklich nachhaltig bewiesen hat, dass sie eine Musik Dub, nämlich die nachweislich nicht in Wien oder Österreich erfunden worden ist, wirklich gut beherrscht. Es muss nicht immer Lee Scratch Perry sein, zumal der neben vielen, vielen anderen auf diesem Album auch vertreten ist. Adrian Sherwood steuert Dubs bei In Dub, heißt dieses Album, featured eine ganze Reihe von Double Standard Tracks aus der Vergangenheit, die eben in ihren Dub-Versionen teilweise neu editiert oder gemischt hier auf diesem Album In Dub verabreicht werden. Davor habe ich mir erlaubt, einen zweiten Titel aus diesem wirklich wunderbaren DJ Q-Album zu spielen. Das heißt Ineffable. Der Typ kommt aus Huddersfield, ein kleines Kaff meines Wissens so in den sogenannten Midlands, wenn ich da jetzt nicht völlig falsch liege. Es hat da irgendwann in einem Fußballstadion, nach meiner Erinnerung mal, das ist aber wirklich schon ewig und 3 Tage her, einen fürchterlichen Brand gegeben. Daher kenne ich diesen Ort Huddersfield. DJ Q mit einer wirklich wunderbaren Facette an UK Dancefloor Musik, die sich zum nicht geringen Teil immer auch mal so um die 140 BPM einpendelt. Was müsste ich noch nachtragen? Ich habe einen etwas kürzeren, sehr melodisch, fast schon poppigen Drum-and-Bass-Titel gespielt, des Bristol-Duos Lodestar, das im letzten Jahr mit Future Perfect zu den absoluten Gewinnern mit diesem Album im entsprechenden Genre zählte. Und Stepped Outside, der Titel, den ich gespielt habe, ist jetzt neu rausgekommen. Ich möchte weitermachen. Ich dachte so mal, so ein ganz platter Übergang von den einen Wienern, Double Standard, hin zu einem anderen Singular, der zudem auch kein gebürtiger Wiener ist. Er nennt sich Sohn, ist eigentlich Brite, heißt Toff Taylor und hat bei vergleichsweise bisher wenig Veröffentlichungen, die aber umso stärker durchgeschlagen sind, es meisterhaft verstanden, über seine Geschichte, seine Biografie, was er so vorher gemacht hat, den Mantel des Schweigens zu decken. Das ist wirklich unglaublich. Aber dieses Album, sein Debütalbum namens Tremors, ist so stark, das nehme ich mal vorweg, dass er sich nicht wundern muss, der gute Toff Taylor alias Sohn, wenn natürlich jetzt etliche Fragesteller kommen und darunter eine ganze Reihe von Leuten sind, die wissen wollen, was hast du denn früher gemacht? Und so lichtet sich langsam das Dunkel. Vielleicht darf ich das in 1-2 Sätzen ganz kurz sagen. Dieser Toff Taylor hat vor rund 10 Jahren eine Indie-Elektronik-Band aus der Taufe gehoben, damals noch in London, Trouble Over Tokyo, so hieß diese Gruppe. Ich glaube, die war zunächst mit 4-5 Leuten besetzt, hat sich aber nach wenigen Tagen, es muss da fürchterlich gescheppert haben, wieder aufgelöst. Jetzt heißt es in einigen Artikeln, Trouble Over Tokyo wäre damit erledigt gewesen. Das stimmt nicht. Denn der Toff Taylor hat das als Projekt weitergeführt. Dieses Trouble Over Tokyo ist irgendwie nach Österreich geraten, hat da an so einem Liedermacherabend teilgenommen mit Gitarre und einigen Electronics und die Leute waren so hin und weg auch von seiner Stimme, dass er Konzertangebote für Österreich bekam, auch mit einer österreichischen Band durch die Alpenrepublik touren konnte und so ist er in Wien sesshaft geworden, hat seinen Sound verändert und debütiert als Sohn jetzt mit diesem Album Tremors. Der Mann hat einfach eine überragende Stimme. Wenn die kommt, dann ist das wie der berühmte Wurf des Rettungsankers in Richtung des Ertrinkenden. Bitte jetzt nicht irgendwie diese Formulierung falsch verstehen, sondern wirklich im übertragenen Sinne ist die natürlich gemeint. Das ist so trostspendend und sowas zum Festhalten inmitten seiner natürlich eher in Moll-Akkorden angesiedelten Musik. Das ist ein Kontrast, der ist so großartig und die Stücke sind so stimmig, auch in ihrer Länge, in ihrer Komposition mit den Beats. Also hier passt einfach alles. Ich möchte mal einen Titel spielen, der heißt Lights. Hier ist Sohn. just have to wait to receive the light. If you dare to believe it, floods and washes all away. Blood, sweat, and tears won't retrieve it. You just have to wait to receive it. möchte gerne einen weiteren Titel gleich noch aus dem Sohn-Album spielen. Hier im Moment so etwas verdrehte House-Tracks mit dem ein oder anderen Fallstrick. Gerade gehört Max Cooper. Inhuman ist ein schon länger zurückliegendes Werk von ihm, das jetzt in die Remix-Mühle geht. Unter anderem dabei der wunderbare Jack Dixon, dessen Remix ich eben gespielt habe. Hier im Hintergrund, ich will gar nicht so viel reden, Breach, ein mir bisher nicht bekannter Artist auf dem britischen House-Label aus. 1 Live 4. Die House-Tracks, die ich da eben gespielt hatte, hatten oder entwickelten so eine ganz leichte Koketterie zumindest in Richtung brasilianischen Bossa-Grooves. Und das hat mich einfach mal inspiriert, hier gerade eine wunderhübsche, wie ich zumindest finde, Nummer zu spielen, die auf einer Compilation sich findet, die in Kürze erscheinen wird. Zusammengestellt hat sie der Brite Robert Lewis. Veröffentlichen wird sie das britische Label True Thoughts, das ich im Übrigen auch sehr schätze, True Thoughts in Brasil. So heißt diese Compilation, von der man mir einige Tracks schon zur Verfügung gestellt hat. Und diese Kompi zielt natürlich ganz klar auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich denke, das wird ein guter Aufhänger sein, um über das übliche Maß hinaus in den nächsten Wochen und Monaten sowieso mal interessante brasilianische Musik zu spielen. Und die kommt allemal von der Brasil-Jazz-Band Azimuth, die nun schon Jahrzehnte existiert. Und im letzten Jahr, ich hatte zuletzt schon mal darauf hingewiesen, ein wunderbares Album mit Originalen und Remixen veröffentlicht hat. Als Doppel-CD Aurora heißt das. An dieser Stelle möchte ich ein zweites Mal darauf zurückgreifen mit einem Azimuth-Titel, der heißt Meu Mengo und kommt im Mark E. Remix. Der Beitrag eben im Übrigen von Will Holland alias Quantic und seiner Combo Barbaro. Linie. Bevor ich weitermache, erlaubt zwei, drei Sätze. Was mache ich denn hier? Gott nochmal, ich muss es hier leiser machen. Falschen Regler. Passiert mir eigentlich jede Woche, aber hier war es ja jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich kenne einige Leute, das wollte ich sagen, die über ihre Liebhaberei zur Musik zu einem Schritt oder zu einer Entscheidung gekommen sind, die letztlich dazu führte, dass sie kleine oder kleinste Labels eröffnet haben. Und dann stehen sie oft vor dem Problem, dass sie einige Acts so großartig finden, aber feststellen müssen, die zu veröffentlichen, zu betreuen und gegebenenfalls auch nach Deutschland zu bringen. Das ist dermaßen teuer, wenn diese Gruppen zum Beispiel in den USA beheimatet sind, dass, so blöde das jetzt klingt, einige von vornherein dazu übergegangen sind, insbesondere den skandinavischen Markt nach Bands abzugrasen, die so klingen wie. Und da gibt es so großartige Formationen, die dann relativ schnell auch in der Lage sind, sich von eventuellen Vorbildern freizuschwimmen, die einfach großartige Songs schreiben können, die tough sind, die verlässlich sind, die in Deutschland ihr Publikum finden. Und ich bin der festen Überzeugung, gerade die Tatsache, dass eine ganze Reihe von Labels so verfahren, hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass es Dutzende, wenn nicht sogar im dreistelligen Bereich befindliche Bands aus Skandinavien gibt, die hier locker, wenn sie mal für 8-9 Tage nach Deutschland kommen, die Clubs wirklich voll machen. Ich möchte entsprechend eine Band spielen, die vielleicht nicht jeder kennen wird. Veröffentlicht ist ihr Album auf dem kleinen Label Stargazer Records. Das gehört einer jungen Frau. Sie ist ungefähr 23 Jahre alt, Isa. Ich habe jetzt hoffentlich nicht völlig ins Klo gegriffen, wenn ich diese Zahl hier einfach mal öffentlich mache. Sie heißt Isa. Und Stargazer Records ist ein richtig geschmackvoll gehaltenes Label. Sie hat mir in den letzten 2-3 Jahren immer mal eine Veröffentlichung zukommen lassen, für die ich mich hier wirklich bedanken möchte. Und eine der besten, wenn nicht sogar die beste, ist die schwedische Band Bring the Morning On, deren Album Northern Ghost jetzt erschienen ist. Und aus genau diesem Album, das sicherlich hier und da so ein bisschen in den Kosmos von Neil Young hineindriftet, möchte ich jetzt einen Titel spielen. Bring the Morning On. I belong. Ain't it funny how things change? And how come it came to be? I only used to let you down. Used to let you down. The way we used to be. I was something that I'm not. Bristling stars, and it looked so sad. It was the Southern United Der ist auch gut hier. Live Vollebeck heißt er, kommt aus Kanada und veröffentlicht jetzt am 11.04., also nächste Woche, also sein neues Album North Americana, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Die Afghan Whigs haben sich 1988 in Cincinnati, Ohio gegründet. Dankenswerterweise entnehme ich das dem beigelegten, man nennt das so Waschzettel, schon mal Informationszettel zum neuen Album der Band. Dann habe ich das jetzt, ich hatte es nicht mehr im Kopf. Das erste Album seit 16 Jahren, Due to the Beast, heißt es. Für mich waren die Afghan Whigs immer so die soulige Flanke der amerikanischen Grunge-Musik mit Tracks, die sich immerzu im übertragenen Sinne so zum Himmel recken wollten mit der Stimme, der wandlungsfähigen, teilweise auch sehr hoch in echten Höhen balancierenden Stimme von Greg Dulli mit den Gitarren, so Stücke, die immer so ein bisschen an den Rändern ausfransten. Eine Band, die ich immer geliebt habe. Vor kurzem, ich glaube, es war im letzten oder im vorletzten Jahr, hat die Gruppe auf einer Reunion-Tour auf dem Haldern Pop Festival gespielt. Zu diesem Zeitpunkt allerdings war überhaupt noch nicht klar, dass es auch albumtechnisch eine Reunion geben würde. Diese Idee ist wohl tatsächlich erst vor ziemlich genau einem Jahr entstanden auf dem South, ich wusste, dass ich ein TH hier weghaue, South by Southwest Festival in Texas. Meine Güte, jetzt habe ich hier wirklich in Arizona. Ich muss es gleich nachschauen. Entschuldigt bitte. Auf diesem Festival jedenfalls hat die Gruppe gespielt Songs von Usher, dem R&B-Sänger. Und so, weil das so gut funktionierte, kam die Idee, es mal zu versuchen. Es kamen neue Musiker hinzu. Der alte Gitarrist, aufgrund von privaten Problemen, wie allgemein gesagt wird, stieg aus der Band aus. Und es hat sich eine ganz illustre Gruppe von Musikern um den Gründer und Kopf Greg Dulli geschart. Auch uralte Freunde, wie zum Beispiel Clay Tarver, der in seinen frühen Tagen bei Gruppen wie Chavez oder auch Bullitt La Volta gespielt hat, der inzwischen eher als Journalist als Schriftsteller tätig ist, der hier aber ganz offensichtlich auch nochmal zur Gitarre greift. Hochinteressantes Album, das jetzt auch am 11. April erscheinen wird. Meine Güte, ich ärgere mich, ich habe jetzt wirklich diesen Dreher, ich muss das sofort checken. Austin, Texas, seht ihr, jetzt kommt es wieder raus bei mir. Irgendwie hatte ich 4, 5 verschiedene Städte und die wollten alle zusammen keinen Sinn machen. Also, das South by Southwest Festival, die Afghan Whigs zusammen mit Usher im letzten Jahr, das war gewissermaßen die Geburtsstunde. Er selber zwar nicht auf diesem Album vertreten, dafür aber unter anderem auch sein sogenannter musikalischer Direktor Johnny Nagara. So, jetzt möchte ich aber langsam auch Musik spielen aus diesem Album Due to the Beast. Ich denke, es ist an dieser Stelle noch okay, wenn ich hier einfach mal Algiers nehme, die vorab ausgekoppelte Single der Afghan Whigs. aus ihrem Album Do to the Beast, The Afghan Whigs. Etwas schwere Geburt, bitte seht mir das nach, mit den Sätzen, die ich da zuvor platziert hatte. Ich möchte ein zweites Mal innerhalb dieser abendlichen Sendung, Session, willkommen heißen, mit der größtmöglichen Herzlichkeit unseren Mann, our man, Chris Garneau, den Amerikaner, der in Hamburg im Clouds Hill Studio sein neues Album aufgenommen hat, Winter Games, auf dem sich ein Titel befindet, der für mich ganz persönlich, ich darf das vielleicht einfach mal an dieser Stelle sagen, der am stärksten heartbreaking, herzbrechendste Song dieser Nacht ist. Er heißt, es ist der vierte auf dem Album, es müsste sein Winter Song Number 2. Die Grafik ist da ein bisschen verschachtelt auf der Rückseite. Winter Song Number 2, ich bleib jetzt dabei. Hier ist Chris Garneau. Frozen mouth, if spring would come again, and if spring would come again. Me in the light at the door let through, with a blanket on the window and the TV on too. All the pictures are sleeping and the furnace weeping. I'll be in the snow when the sun comes home. I'll be in the snow. When the sun comes home, I'll be in the snow. When the sun comes home, in the house next to the parking lot, each day nearby I sat alone, and a ghost town girl told me her name. Oh, I'd never see her. The door let through, with a blanket on the window and the TV on. All the pictures are sleeping and the furnace weeping. I'll be in the snow when the sun comes home. I'll be in the snow when the sun comes home. I'll be in the snow when the sun comes home. I used to. I used to.

An dieser Stelle mal ganz kurz, was habe ich in den letzten Minuten gespielt? Hier im Hintergrund, das ist das neue Album, It's Album Time heißt es, des Norwegers Todd Terje, der schon eine ganze Reihe hochkarätiger Remixe gewissermaßen angefertigt hat. Hot Chip, Franz Ferdinand, gutes Album, aber an keiner Stelle überragend mit dem berühmten Trick der totalen Verblüffung versehen, auch wenn er für einen Titel Brian Ferry hat verpflichten können. Davor habe ich, gefällt mir besser, Nancy Wang gespielt aus dem DFA LCD Sound System Umfeld New York zusammen mit Audio Jack Like an Eagle. Und dann würde ich noch gern was nachtragen, nämlich die wunderbare belgische Sängerin Melanie de Baggio, die jetzt ihr Album No Deal veröffentlicht hat im Spannungsfeld zwischen Folk, Jazz, Soul, sehr dusty, rauchig, minimal geraten. Wunderbares Album. Sie hatte auf dem Eurosonic Festival in Groningen gespielt in einem kleinen Café. Die Menschen standen in einer riesen Traube, sogar vor der Tür. Es war kaum etwas zu sehen, aber so gerade etwas zu hören, und das faszinierte mich so, dass ich zu dem Zeitpunkt im Januar bereits etwas von ihr gespielt habe. Dann habe ich den Los Angeles Produzenten Teeps gespielt. Es gibt ein neues Album von ihm, Estara, das ich über die Maßen gut finde. Es ist auf dem Flying Lotus Label Brainfeeder erschienen, auf dem bisher eine Reihe von Alben erschienen sind, die doch sehr stark so das Bruchstückhafte suchten, die Miniatur, die flüchtige Skizze. Bei Teeps sind das sehr ausgewogene, gut geschichtete Tracks, die so ein bisschen milchig daherkommen und teilweise sogar an britische Shoegazer-Musik erinnern können. Ausgesprochen gutes Album, unter anderem mit Prefuse 73 als Gast. Get busted. Die sind großartig. Ein Duo aus Frankreich, die Principles of Geometry. It's not about me, it's about us. We can move on, there's no rush. You know I never let you down. It's about a dream, it's not about schemes. It's not about greed, it's about need. Never been afraid. Oh, 1, 3, 4 am frühen Montagmorgen, Ladies and Gentlemen. Ich möchte mich an dieser Stelle hier schon mal verabschieden, wo wir noch 8 Minuten zu gehen haben. Ich möchte mich bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine angenehme, friedliche, gesunde Woche. Es gibt einen Fußballpokalschlager in dieser Woche. Rot-Weiß Essen empfängt den MSV Duisburg. Einigen wird sowas vielleicht durchgehen. Das Stadion ist seit Wochen ausverkauft. Über 20.000 Leute. Und das Spiel wird übrigens auch live im TV übertragen. Ich wollte es einfach nur mal loswerden. Wir hören im Hintergrund hier Neville Watson. Red Light Fever ist seine aktuelle EP. Ich will versuchen noch ein paar Takte von Sohn, aber es könnte etwas knapp werden, denn auch Laurent Garnier möchte ich heute auf keinen Fall hier außen vor lassen. Mit einem weiteren, muss ich ja sagen, habe ihn schon mal gespielt, mit einem weiteren Titel aus seiner Downbeat in An- und Abführung Hip-Hop Experience, die er mit den jungen Machern des französischen Labels Music Large eingestielt hat. Laurent Garnier, diese EP heißt A13. So, jetzt bin ich aber raus. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.